WSF, Nashville. Right on, cowboys. 98 WSIA, Nashville, Nashville. Sit right back, you rockin' cat, and just enjoy the show. Sie hören Wüstewelle zu. Stefan Rock am Mikrofon, Honky Tonk Live. Wie jetzt zwei Wochen. Das ist eine Stunde lang Country Rockabilly und die beste Musik, die man hören kann aus den USA. Jetzt fangen wir an, wie wir letzte Woche die Sendung beendet haben mit Dwight Yoakam und dieses Album Dwight Sings Buck, das heißt Above and Beyond. Well, I gave you love that's above and beyond the call of love. Oh, I'll never ever make you cry. Yeah, I'll give you love that's above and beyond the call of love. Cause love's something that money can't buy. Well, a poor boy's chances. A pretty girl's glances are sometimes very few. Though I've got no money, if you'll be my honey, here's what I'll offer you. I'll give you love that's above and beyond the call of love. I'll never, ever make you cry. Yes, I'll give you love that's above. I'll give you love that's above and beyond the call of love. I'll never ever make you cry. Yes, I'll give you love that's above and beyond the call of love. Love something that money can't buy. Above and Beyond, Dwight Yoakam, mit diesem Album Dwight Sings Buck. Dwight Yoakam, das ist sein Album, seine Ehre zu seinem Mentor Buck Owens. Hören wir ein Stück später nochmal von Dwight Yoakam. Wir bleiben in diesem Honky-Tonk-Bereich mit Faron Young. Faron Young haben wir eigentlich hier bei Honky-Tonk Live nie gehört und ist eigentlich eine Schande, weil der ist eigentlich einer der größten Honky-Tonker der Country-Geschichte. Er kam ursprünglich aus Louisiana, aus Shreveport, diese Stadt, berühmt wegen diesem Louisiana Hayride, diese Country-Radio-Show, die früher Leute wie Hank Williams oder Elvis Presley zur Welt rum gebracht hat. Und Faron Young, also er war auch berühmt, weil mit seinem Erfolg als Einwohner von Nashville hat er dort vor seinem Haus einen Swimmingpool bauen lassen, die wie eine Gitarre aussieht. Also das ist ganz kitschig. Man kann diesen Swimmingpool, dieses Haus in Nashville sogar besichtigen. Er war aber außer solche Dinge ganz authentisch und er hat solche Lieder geschrieben wie Wind Me Up, etwas typisch Honky Tonk, Wind Me Up, Faron Young. A policeman can't arrest a sheriff. Kick it off. I'll find this out. Just being in this honky tonk's enough for me. All right. The center of attention in this barroom. You better believe I am. And I've got the biggest heartache of the year. And each night, those swinging doors reach out for me and draw me in. They know each night that I'll be back to wind me up again. I'll be a nicer. Wind me up. Turn me on and let me cry for you. Oh, lately, drinking warm red wine is all I wanna do. And I never know how to type. I'll wind me up, you figured me, then I walk in. But I don't care, cause I'll be back to wind me up again. Let me let them play. You wanna dance? Don't laugh, I've had this actually happen to me before. I'd like to thank them folks that raised the grapes way out in California. And I'm hoping this will be their biggest year. I love too much grape, didn't it? It's scalding water's all that's left to keep me hanging on. And that's why I'll try to wind me up each day and night next year. Wind me up, turn me on, and that's ain't nobody gonna be that big. Right? Lately, drinking warm red wine is all I'll ever need. And I never know, I'm trying, I'll wind me up till I walk in. But I don't care, I'll be back to wine. Up again, whoa, I don't care, cause I'll be back to wind me up again. You're listening to Honky Tonk Live, the Stephen Rock Show. Faron Young mit Wind Me Up. Und Faron Young, also er hat uns ungefähr, also das vor 10 Jahren, das war in 96, verlassen. Und zwar, er hat eigentlich sich erschossen und es war ein paar Tage vor Weihnachten. Er war am Ende einer Karriere, die nicht mehr so viel Erfolg wie früher hatte und seine Gesundheit war dann ganz schlecht und er hat einfach selber gewählt, sein Leben rauszuziehen. Aber genug mit trauriger Geschichte jetzt. Machen wir weiter mit einem Typ, der heute immer noch lebt und sogar das ist mein Buddy, mein Kumpel Bibi Brosi. Bibi Brosi mit diesem Lied I Won't Cry. I Won't Cry, das ist ein Lied, das er selber geschrieben hat. Und ja, das ist einfach so. Es klingt eigentlich typisch Country. Das kommt aber nicht aus den Südstaaten von den USA, sondern aus dem Süden Bundesland von Baden-Württemberg. Das kommt aus Stuttgart. Bibi Brosi, I Won't Cry bei Honky Tonk Live. This time you won't hear me cry. This time I have nothing more to try. For now you see me leaving, but I know you won't be grieving. This time you won't hear me cry. Last time we talked about our love and all the things we were dreaming of. You assured me I can trust you. If I want it, I've just to. This was last time we talked about our love. Next time you would treat me right. Not one other man in any night. Save these words for someone else who gives something on what you tell. There's no next time when you'd have to treat me right. This time you won't hear me cry. This time I have nothing more to try. For now you see me leaving, but I know you won't be grieving. This time you won't hear me cry. This time I will say goodbye. This time I will say goodbye. Bibi Brosi, I won't cry. Erkennt er natürlich gern, Bibi. Im Internet unterstützen, hat eine MySpace-Page, eine MySpace-Seite. Es ist einfach bei myspace.com/BibiBrosi. Also Bibi, wie Bébé, Brigitte Bardot. Brosi, B-R-O-V-Z-E-E. Ihr könnt sowieso die Daten, also ab morgen, also abrufen im Internet bei der Homepage von Honky Tonk Live, einfach www.honkytonklive.stefanrock.com. Stefan wie Stefan, aber mit Double F. Rock wie immer R-O-C-K wie Rock'n'Roll. Oder guckt ihr einfach direkt bei der Homepage von Wüstewelle, www.wüste-welle.de, und unter Sendungen schaut ihr einfach bei Honky Tonk Live und ihr habt drauf eine direkte Verbindung zu der Internetseite, zu der eigenen Webseite von Honky Tonk Live. Es gibt auch drauf Honky Tonk Live TV. Die sind Videoclips, also von YouTube, von Lieder, die ihr hier bei Honky Tonk Live hören könnt. Ein bisschen später, jetzt in dieser Stunde, werden wir solche Lieder hören, die auch bei Honky Tonk Live TV, die man schauen kann. Jetzt G-Love and Special Sauce. G-Love and Special Sauce, die sind ein Trio, die sind drei Jungs aus Philadelphia und sind nicht ganz neu auf dem Markt. Sie haben schon ein paar Platten rausgebracht und die letzte war eigentlich erst vor einem paar Monaten. Aber wir haben G-Love noch nie hier abgespielt. Heute ist dann eine Gelegenheit. G-Love in Special Sauce, das ist diese Mischung aus Roots Music, Roots Rock, auch ein bisschen Rhythm and Blues und Rap. Also besonders die Beastie Boys. Also sie haben viele Einflüsse zusammen gemischt und mit wenigen Instrumenten das gespielt. Es gibt also einen Kontrabassspieler, einen Schlagzeuger und G-Love selber als Gitarrist, Mundharmonikaspieler und Sänger. Jetzt hören wir ein Stück von einem Album, also nicht ganz mehr neu, von 1995. Dieses Album hieß Coast to Coast Motel und ist vielleicht die meist authentische Album, das G-Love aufgenommen hat. Und das Stück heißt Everybody. Hey. Everybody, G-Love, and Special Sauce, also Ice Cream, ganz, ganz authentisch. Nur eine Stimme, nicht so viel Effekte, eine leichte, verzerrte Gitarre, ein Kontrabass und ein ganz, ganz leichter Schlagzeug. Jetzt fahren wir aus Philadelphia, lassen wir G-Love und Special Sauce und fahren wir direkt nach Süden. In Louisiana, wir haben vorher von Farron Young gesprochen, der aus Louisiana kommt, aus Shreveport. Jetzt bleiben wir in Shreveport, also da, wo The Louisiana Herald, wo diese Show damals passierte in den 50er Jahren. Das war das zweite größte Country-Show in den USA nach dem berühmten Grand Ole Prix in Nashville. Und die Louisiana Herald war eigentlich irgendwie die Schule für Elvis Presley oder Hank Williams. Hank Williams, der von Grand Ole Prix in Nashville rausgeschmissen wurde. Und Louisiana Herald, das war eigentlich die Alternative. Und ein anderer Künstler, der viel bei dem Louisiana Herald aufgetreten ist, war Johnny Horton. Johnny Horton haben wir hier schon öfters gehört, mit Lieder wie zum Beispiel Honky Tonk Man oder North to Alaska. Wir haben auch schon mal One Woman Man gehört, aber heute hören wir von Johnny Horton eine Live-Version von den 50er Jahren, live auf dem Louisiana Herald. Also ihr sollt wissen, in den 50er, also die fast alle die Live-Aufnahmen von Elvis Presley von den 50er Jahren, die wir erhalten, sind von diesen Louisiana Herald, dieser Show. Aber die sind einer schlechteren Qualität als bei Johnny Horton. Also jetzt Johnny Horton mit One Woman Man und dann eine neuere Version von diesem Lied. Das läuft alles bei Honky Tonk Live, Stefan Rock am Mikrofon. Es geht los. Well, sir, fellow from Texas, no less, has been attracting a lot of attention all around the country the past several months with a tune called Honky Tonk Man. I don't really know at this point what he's going to sing for you tonight, but I would like to introduce the singing fisherman, Johnny Horton. Get him out here and find out. Hi. Hi, Mr. Logan. How are you tonight? Fine, thank you. You all right, I suppose? Yes, sir. I'm doing real fine. Looking mighty good. Thank you. What tune do you have lined up for my the horse, folk? Of course, I'd like to do my new one, One Woman Man. You wrote that, didn't you? Yeah, well, Tillman and I did. Tillman, Frank, and Johnny Horton wrote this one. One woman man. I'm a one woman man. That's a good thought, yeah. If you told me that you loved me, I would feel so proud. If you let me hold you, honey, I'd holler out loud. I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man. Won't you let me, baby, just kinda hang around? I'll always love you, honey, and I'll never let you down. I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man. I'd climb the highest mountain if it reached up to the sky. To prove that I love you, I would jump off and fly. I'd even swim the ocean from shore to shore to prove that I love you just a little bit more. Won't you let me, baby, just kinda hang around? I'll always love you, honey, and I'll never let you down. I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man. Let me, baby, just to kinda hang around. I'll always love you, honey, and I'll never let you down. I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man. Well, Johnny Horton, that's a brand new one. We do hope that it attracts as much attention around the country as Honky Tonk Man did. Of course, that's a natural sequel. Honky Tonk Fella, then he meets the right gal, and from then on, he's strictly a... You're listening to Honky Tonk Live, the Stephen Rock Show. I'm a one-woman man now. Johnny Horton, habt ihr gerade George Jones zusammen mit Marty Stewart gehört? Man kann sogar diese Aufnahme auf dem Album Compadres von Marty Stewart finden. Das ist eigentlich ein Sampler von Duets, die Marty Stewart mit verschiedenen Künstlern aufgenommen hat. Darunter gibt es auch Merle Haggard, es gibt auch B.B. King unter anderem. Also bleiben wir mit diesem Lied, One Woman Man, aber wir verlassen jetzt die amerikanischen Versionen und wir fliegen nach Europa und zwar nach Holland. Mit den Hillbilly Boogeyman. Hillbilly Boogeyman sind diese vier Jungs aus also aus Niederland und also hören wir einfach das I'm a One Woman Man sind die Hillbilly Boogeyman. Es kommt aus einem Album, das Rocking and Clogging heißt. Also es hört sich sehr amerikanisch. Die sind aber vier Holländer, die Hillbilly Boogeyman. I always love you. I'm a One Woman Man, das war die letzte Version für heute mit den Hillbilly Boogeyman. Also logischerweise, was kommt nach den Hillbilly Boogeyman? Jetzt hören wir die Hillbilly Hellcats. Andere Hillbillies, die Hillbilly Hellcats kommen aber nicht aus Holland, sondern aus Hollywood, Kalifornien. Hillbilly Hellcats sind drei, das ist ein Trio. Der Gitarrist und Sänger Chuck Hughes, der Bassist Lance Baek Mayer und Chris Carlin ist der Schlagzeuger. Die Hillbilly Hellcats sind schon im Geschäft seit ungefähr vielleicht 15, 20 Jahren. Es klingt einfach typisch hart Rockabilly, also passt auf eure Ohren auf. Was kommt dieses Stück? Es ist aber super, ganz logisch, das heißt einfach, that's not rockabilly, das ist kein rockabilly, und das beweisen die Hillbilly Hellcats jetzt sofort. I tried to take my baby out and dance last night. We found a little spot that I thought that she would like. We walked inside and said let's dance, but she turned around and said sorry daddy, not a chance. That's not rockabilly, whoa no, that ain't rockabilly, let's go. Then I just don't care. Or I'm gonna get pissed, cause that's not rockabilly. Whoa, no, that ain't rockabilly. Let's go, that's not rockabilly. That's square, if the cats do rock, then I just don't care. Hey, das ist kurz, aber das ist ganz effizient. Die Hillbilly Hellcats mit That's Not Rockabilly. Die Hillbilly Hellcats könnt ihr auch einfach im Internet suchen. Hillbillyhellcats.com oder sie haben auch eine MySpace-Seite, myspace.com/hillbillyhellcats. Diese drei Jungs aus Hollywood, Kalifornien, die Playlist. Einfach im Internet bei www.honkytonklive.stefanrock.com schauen. Stefan wie Stefan, aber mit Double F, Rock, R-O-C-K wie Rock'n'Roll. Oder einfach bei der Homepage von Wüstewelle nachschauen, www.wüste-welle.de, und Untersendungen einfach honkytonklive wählen. Wir haben vor einigen Wochen die Bonneville Barons entdeckt. Die Bonneville Barons, also jetzt fliegen wir zurück nach Europa, nach Großbritannien. sind diese zwei Jungs, Chris und Jan. Jan ist ein Franzose, der wohnt aber in England, da wo er mit den Bonneville Barons spielt. Die Bonneville Barons sind in Exeter basiert. Exeter ist diese kleine Stadt im Südwest von England und der Kontrabassspieler Jan ist sogar der Kontrabassspieler von dieser Band aus Lyon, Frankreich, die Tony Halls. Jetzt hören wir die Bonneville Barons. Das Album heißt The Guitar and Bell Fiddle of the Bonneville Barons und das Stück heißt Cat on a Trail. Es läuft nur bei Honky Tonk Live auf dem einzigen freien Radio in Tübingen-Reutlingen 96.6. Es ist Wüstewelle. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. Till dawn fell overboard, and he lost that tail. Cat, oh cat and nine tails, oh he did not guess. He felt just fine, cause he had nine lives. Well, he had eight left. Cat, oh cat and nine tails, knew he could not fail. Brought a pack of bulldogs, and he lost another tail. Yeah, cat got stuck, can't believe it sucks, gonna live eternally. Twice he barking up the wrong tree. The cat man do anything that he choose, cause he know that he can't fail. He's gonna bawl all day till they lead him away. It's a cat on nine tails. Hey. Cat, he was lazy, sleep in the garbage can. Truck pulled up and the garbage man sang, kitty, if you're sleeping, get out my way. Cat got stuck in the garbage truck, lost another that day. Cat, oh cat and nine tails, sitting on his wall, strutting around till he fell down, ain't lost one more. Yeah. Cat got stuck, can't believe his luck's gonna live eternally. He's getting in, getting bitten by the same dog twice, he's barking up the wrong tree. A cat man do anything that he chooses, cause you know that he can't fail. To lead him away is a cat on nine tails. Cat on Nine Tails, the Bonneville Barons aus England. Aus Amerika, wir haben schon Dwight Yoakam heute gehört, sein neues CD, also neu, schon seit einigen Wochen. Dwight Sings Buck, es wurde bei New West Records veröffentlicht und man kann sogar dieses Album auch auf Schellack finden, auch als Schallplatte Dwight Sings Buck, und das ist sogar eine 180 Gramm Vinyl, also schon schwer, ein schönes Stück. Wenn ihr Schallplattenliebhaber seid, ihr könnt einfach das vielleicht nicht im Handel finden, aber auf jeden Fall im Internet direkt bei bei der Homepage von New West Records. Es heißt einfach newwestrecords.com. Jetzt White Yokam mit diesem weiteren Lied von Buck Owens. I don't care just as long as you love me. Dwight Yoakam, es läuft bei Honky Tonk Live. Well, I don't care if the sun don't shine. I don't care if the bells don't chime. Just as long as you love me. And I don't care if the tops don't spin. I don't care if the gins won't gin. Just as long. Dwight Yoakam, Dwight sings back, I don't care just as long as you love me. Dwight Yoakam nimmt sogar sein Album in Kalifornien auf. Er hat viel bei Capitol Records aufgenommen, wo damals Gene Vincent einer der ersten wichtigen Rockers der Popmusikgeschichte. Gene Vincent hat eigentlich nur ein großes Hit gehabt. Es war Bebop Lula, damals in 1956. Und auf den Lieder, die er bei diesen Jahren aufgenommen hatte, also 56, 57, man hörte auch ganz wichtig sein Gitarrist von damals, Cliff Gallup. Man weiß eigentlich nicht so viel von Cliff Gallup. Man hat eigentlich nur zwei Fotos von ihm, Cliff Gallup, aber so viel Gitarrenriffs, die er mit Gene Vincent gespielt hat. Gene Vincent also war erst 36 Jahre alt, als er in 71 starb. Also jetzt können wir unsere Ehre zu Gene Vincent dann hören. Bebop Lula, ganz logisch. Und die andere Seite, also auf dem Single damals, auf dem Shellac-Single, es war Woman Love. Aber ursprünglich war Woman Love die A-Seite und Bebop Lula erst die B-Seite. Nach dem großen Erfolg von der B-Seite, Bebop Lula wurde dann auf der A-Seite der Single gelegt. Also jetzt hören wir die A-Seite Bebop Lula und zuerst die B-Seite, ursprünglich die A-Seite Woman Love. Das ist Gene Vincent bei Honky Tonk Live. Gene Vincent in 56, der Mann ganz in Leder angezogen. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. Woman Love, hey. Hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, Well, I went to my doctor not so long ago, walking in the circle, I'm on the know. He looked at me and said, good Lord above, son, you need a vaccination of a woman. No, well, I'm looking for a woman, one track mind. I'm fucking in the freezing and I'm smooching all the time. I've heard kissing to the moon above, so I sure am needing me some woman love. That's right, once! For a loving gal that needs a lot of care, don't mind about the finger, but the girl on her hand. The doctor really scared me when he said, good Lord above, a sudden sure am needing you some woman. Oh, no. Well, I'm tired of walking so tired of moaning low. I pull my baby with me everywhere I go. I want my loving baby to call me turtle dove. Sure am needing you some woman love. Let's rock in. Tired of moaning low, I want my baby with me everywhere I go. I want my loving baby to call me turtle dove. I sure am needing some woman love, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Well, be-bop-a-loo-loo-loo, she's my baby. Be-bop-a-loo-loo, I don't mean my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, be-bop-a-loo-loo, she's my baby. Be-bop-a-loo-loo, I don't mean my baby. Be-bop-a-loo-loo, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! That's got that beat. She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more, more. Be-bop-a-loo-loo, she's my baby. Be-bop-a-loo-loo, I don't mean my baby. Be-bop-a-loo-loo, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Hey, einer der größten Klassiker, Bebop Lula, Gene Vincent damals in 56, Gene Vincent, der sogar die erste Rockstar war, die sich aus Leder gezogen hat. Gene Vincent, einer der Helden bei Honky Tonk Live. Paul McCartney hatte vor ein paar Jahren, in 1999, ein ganzes Album aufgenommen mit Rock'n'Roll-Klassiker, Rock'n'Roll, wie er damals mit den Beatles ganz früher gespielt hatte bei der hamburgischen Zeit. Und Paul McCartney hat darunter Blue Jean Bob von Gene Vincent gecovert. Blue Jean Babe, will you be? Don't want you looking at other guys. Got to make you give me one more chance. I can't keep still, so baby, let's dance. Well, the blue jean bop is the bop for me. It's the bop that's done in the dungaree. You dip your hip, you're free in me. Well, wiggle on your baby, one, two, three. Well, the blue jean bop. Oh, the elastic when your mind begins to slip. Come on now, honey, join me on this crazy trip. Baby, cause we about to bend. I say, come on, honey, let's get ready, ready for the end. Way Out, Heavy Trash. Heavy Trash könnt ihr sogar dieses Video von Way Out auf Honky Tonk Live TV schauen, also entweder bei www.wüste-welle.de unter Sendungen Honky Tonk Live oder die direkte Verbindung habt ihr sowieso irgendwo drauf Honky Tonk Live TV mit diesem Video von Way Out von Heavy Trash aus dem Album Going Way Out with Heavy Trash. Jetzt die Sendung kommt zu Ende. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Wie immer, fahrt vorsichtig, trinkt nicht so viel, küsst eure Frau und hört viele Billy-Musik zu. Wir beenden jetzt die Sendung mit Dwight Yoakam und Close Up the Honky Tonks. Und ihr könnt sogar dieses Video auch bei Honky Tonk Live gucken. Ich lasse euch mit meinem Kollege Daniels für weitere Musik mit Gitarren. Bis dann, ciao. Lock all the doors.